الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. All الصوب بيت الله دم هان دفلتن الله سيغن ونهايل ونبام هات سشكايت دن افتن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ودنكن الله ونلو بريزن إن dass er uns zu Muslimen gemacht hat, dass er uns den Weg zu ihm aufgezeigt hat, unsere Herzen geleitet hat, uns diesen edlen Gesandten und letzten aller Propheten geschickt hat, um uns den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala vorzuzeichnen und vorzugehen, sodass wir ihm nur noch nachahmen müssen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad das Siegel aller Propheten und Gesandten ist. Gottes Segen und Heil und Barmherzigkeit seien auf ihm und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, jeder von uns ist von seinem Herrn subhanahu wa ta'ala abhängig und braucht ihn. Und jeder von uns wendet sich seinem Herrn zu. Und deswegen ist einer seiner Namen As-Samad. As-Samad ist derjenige, dem sich alle zuwenden und der umgekehrt niemanden braucht. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Nicht nur braucht der Mensch, so schwach er erschaffen worden ist, seinen Herrn in jeder Begebenheit und jedem Augenblick, sondern er braucht nach Allah ebenso seine Mitmenschen. In allererster Linie seine eigenen Eltern und später seine vertrauenswürdigen Freunde und seine Kinder und so weiter und so fort. Dies, weil der Mensch von Grund auf schwach erschaffen worden ist, wie Allah im Koran al-Karim sinngemäß sagte. Und damit das Leben auf dieser Welt weitergeht, braucht er den einen, der pflanzt, den Nächsten, der pflückt, er braucht den Nächsten, der Maschinen herstellt. Und das Gleiche gilt auch für die Religion. Er alleine, ein Mensch alleine, als Individuum, ihm fällt es schwer, alleine durch dieses Leben zu schreiten. Und er braucht seine Mitmenschen. Und gerade wenn es um die eigene Religion geht. Deswegen finden die Gebete auch in der Gemeinschaft statt und so weiter und so fort. Sogar die Propheten, sogar die Auserwählten Gottes, Allah hat für sie Menschen bereitgestellt, die ihnen auf ihrem Weg zu Allah beistanden. Und so sagte Abdullah ibn Mas'ud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat, in der Hadith in Sahih Muslim überliefert, er sagte, jeder Prophet oder jedem Propheten, den Allah in einer Gemeinschaft vor mir entsandt hat, hat er Jünger und Freunde bereitgestellt, die sich an seinem Weg festklammern und sich an seine Anordnungen halten. Jeden Propheten, den Allah in einer Gemeinschaft vor mir erweckt hat, hat Allah Jünger und Freunde bereitgestellt, die sich an seinen Weg, an seine Sunna halten und die sich an seinen Anordnungen richten. Der Unterschied zwischen den Freunden und den Jüngern ist, dass die Jünger, wie der Gelehrte Zajjaj rahimahullah sagte, dass die Jünger die Auserwählten seiner Gefährten und Freunde sind. Das heißt, sie sind die Engsten und diejenigen, die am vertrauenswürdigsten überhaupt sind. Wenn das für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt, dann sicherlich für uns heutzutage erst recht. Und es gibt viele Hinweise im Koran al-Karim und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die für diese Zusammenarbeit unter den gläubigen Menschen plädieren. Wir können es auf Arabisch Tadamun nennen, eine Art Zusammenarbeit oder Solidarität. Und diese Form der Solidarität wird zwar nicht namentlich in jeder Ayah so erwähnt, aber das Ziel von vielen Ayat und Hadithen in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam läuft darauf hinaus, dass es darum geht, seinem Glaubensbruder beizustehen. Unter anderem sagte der Herr in der fünften Surah, Surah Al-Ma'idah, sinngemäß: Herr, unterstützt euch gegenseitig in Güte und Gottesfurcht und unterstützt euch nicht gegenseitig in Sünde und Übertretung. Seht euch vor Allah vor, denn wahrlich, Allah ist streng im Bestrafen. Allah hat in dieser Ayah zwei Worte erwähnt. Einmal Birr, die Güte, und einmal die Taqwa, dass man sich vor Allah vorsieht, was oft mit Gottesfurcht übersetzt wird. Diese Ayah beinhaltet alles, was der gläubige Mensch an Gutem braucht. Es weist auf die Überzeugung im Herzen hin. Sie weist auf den Umgang mit anderen Menschen hin und auf vieles mehr. Betrachten wir nur das Wort Birr, was oft mit Güte übersetzt wird. Ihr wisst, dass zu der edelsten Form der Koran-Deutung gehört, dass man den edlen Koran deutet gemäß dem Koran selbst. Das heißt, Allah sagt an einer Stelle etwas und an einer anderen Stelle erklärt er uns, was er an der ersten Stelle meinte. Und dieses Wort Birr, zu dem uns Allah Azza wa Jalla diese Ayah ausdrücklich aufgerufen hat, erläutert er in einer anderen Surah, in Surah Al-Baqarah, in dem er sagte: Güte bedeutet nicht alleine, dass man sich gen Westen oder Osten wendet. Mit anderen Worten, mit dem Gebet alleine ist es noch nicht getan. Sondern Güte bedeutet, dass man, und dann erzählt er uns subhanahu wa ta'ala eine Reihe voll Eigenschaften, die ein gläubiger Mensch umzusetzen hat. Dazu gehört der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher Allahs und so weiter und so fort. Und dann sagt er aber auch, dass man dem Bittenden etwas gibt, dass man sich einsetzt für die Befreiung von Sklaven und so weiter und so fort. Das heißt, es werden nicht nur theoretische Glaubensaspekte in dieser Ayah erwähnt, sondern auch wird auf den praktischen Umgang mit anderen Menschen deutlich hingewiesen. Deswegen diese Ayah: unterstützt euch gegenseitig in Güte. Was ist Güte? Güte ist alles, was bei Allah und seinem Gesandten gut ist. Und Gottesfurcht oder Taqwa, dass man sich vor Allah vorsieht, diese Ayah beinhaltet, liebe Geschwister, das Zusammenleben, das gesunde Zusammenleben zwischen den Menschen untereinander. Man könnte an dieser Stelle viel ausholen und darüber reden, dass auch zum gesunden Miteinander gehört, dem Unterdrückten Beistand zu leisten, dem Bedrückten aus seinem Kummer rauszuholen, dass man jemandem, dem Unrecht getan wird, dabei hilft, sein Recht wieder zu bekommen und so weiter und so fort. Das ist ein Spektrum, das sicherlich mehrere Predigten in Anspruch nehmen könnte. Was auch dazu gehört, worauf wir ausdrücklich hinweisen möchten, ist, dass zur Solidarität und zum Zusammenleben, zum gesunden Zusammenleben gehört, dass man Frieden stiftet. Denn Allah sagte über Gruppen, über Menschen, die aus einem bestimmten Offenbarungsgrund, den wir jetzt näher eingehen möchten, wo gläubige Menschen miteinander in die Haare bekommen haben, das heißt, sie haben sich gestritten. Das Erste, was Allah sagte in Surat Al-Anfal, Surah Nummer 8, der ersten Ayah: So seht euch vor Allah vor, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, und stiftet Frieden untereinander. Ebenso, meine lieben Geschwister, wenn man diese islamische Solidarität täglich umsetzt, fällt man unter dem Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem er sagte: Der Gläubige ist des Gläubigen wie ein Gebäude. Der eine Teil hält den anderen fest. Und als er das sprach, flocht er seine Finger ineinander, sallallahu alaihi wasallam, um zu zeigen, dass das Gebäude nur stehen kann, wenn jeder mit dem anderen zusammenarbeitet. Ansonsten die einzelnen Backsteine oder was auch immer man benutzt, um ein Haus zu bauen, machen kein Gebäude aus, nur in ihrer Zusammenarbeit. Und das Vorbild Allah bei diesem Aufruf zum Guten ist nicht mehr und nicht weniger als der Prophet Allah und der Anführer Allah und das gewaltigste Vorbild aller Menschen, unser Prophet Muhammad, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und so in der Praxis, was kann man in der Praxis machen, um diesem Aufruf zur islamischen Solidarität mitzuwirken? Indem man versucht, nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern auch die Kräfte zu bündeln, wie das praktisch, alhamdulillah, in vielen Moscheen Allahs gemacht wird, indem Vereine gegründet werden oder andere Institutionen, die die Kräfte zusammenbündeln und dann auch Prioritäten gesetzt werden, was zuerst gemacht wird und als nächstes gemacht wird. Und diejenigen Geschwister, die nicht imstande dazu sind, solche guten Taten zu leisten, sie sollen wenigstens solchen guten Taten nicht im Weg stehen, sondern im Gegenteil, sie sollen ihnen helfen und ihnen beistehen, egal ob das finanzieller Art ist oder ob das durch ein gutes Wort ist oder ob das durch die Mitteilung eigener Erfahrungen ist, gerade von älteren Leuten, die schon vieles durchgemacht hat, wie man sagt, man muss das Rad nicht neu erfinden, oder indem man ein gutes Wort, ein motivierendes Wort gibt oder konstruktive Kritik gibt und so weiter und so fort. Insofern, jeder von uns kann mithelfen und kann mitwirken, egal ob er in einem Verein tätig ist oder in einer Organisation oder in irgendeiner anderen Angelegenheit. Man muss nirgends dabei sein, um zu helfen. Man kann auch als Individuum seinen eigenen Beitrag leisten. Und wie viele Gelehrte des Islam haben alleine gearbeitet und alleine Bücher geschrieben und alleine gelehrt. Und ihr Wissen hat uns heute erreicht, weil sie sich für Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise eingesetzt haben. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, der letzte Punkt: Wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, wird man an ihnen Mängel und Fehler feststellen. Und den perfekten oder das perfekte Ebenbild, das wirst du nicht finden. Sogar Zwillinge unterscheiden sich voneinander. Deswegen gilt bei uns der Grundsatz, das, worauf mehrere Ulama rahimahullah ta'ala hingewiesen haben, dass man mit anderen Menschen, auch wenn sie Fehler haben, in ihrer Glaubensüberzeugung oder in ihrer religiösen Praxis, dass man mit ihnen zusammenarbeitet in dem Bereich, der nützlich ist für diese Welt oder für die nächste Welt. Und sollte jemand Fehler haben, dann weist man ihn darauf hin. Aber man bricht nicht deswegen den Kontakt in jeglicher Hinsicht ab. Denn derjenige, der keine Fehler hat, und denjenigen, den wir preisen und Lob preisen, ist Allah Azza wa Jal ganz alleine. Alle anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Über ihn sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jeder Mensch begeht viele Fehler, und die besten derer, die viele Fehler begehen, sind diejenigen, die sich Allah reuevoll zuwenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch annehmen. Gepriesen sei unser Herr, der Herr der Allmacht, über all das, was ihm zugeschrieben wird an Falschem. Und Friede sei auf den Gesandten Allahs. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.